Deutschland besteht. Das Reich, in dem jeder die Heimat fand. Dieses Reich wird nie untergehen. Sind jetzt auch die Fahnen zerrissen, versteckt hinter Terror und Not. Bald werden die Menschen wissen, welch Übel Deutschland droht. Wo werden wir wieder essen? Die Farben schwarz, weiß, rot. Wir lieben das Reich, das heißt bis Machu. Er rief alle Stämme herbei. Und über ganz Deutschland trägt unser Ruf, tragt alle zur Rettung mit bei. Wir rufen euch Schwestern und Brüder und reichen euch freudig die Hand. Wir schaffen mit euch dann wieder ein freies deutsches Land. Wir schaffen mit euch dann wieder das deutsche Vaterland. Wir lieben das Reich, das die Heimat ist, der Deutschen in Ost und in West. Das Deutschland, das kann